Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Uncommon Taste. Wieder mit Merlin und Joe, euren Lieblingsmoderatoren und Spielexperten. Joe, wie geht's dir? Du bist immer noch in Belgien? Ja, ich bin immer noch in Belgien. Werde auch das die nächsten Monate noch in Belgien sein. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, mir geht's gut. Eigentlich so wie immer. Und wie geht's dir? Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. War kurze Frage. Ich hätte fast gedacht, ich hätte dich heute auf dem Flur gesehen, aber war dann wahrscheinlich doch wer anders. mir geht's auch super. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe jetzt endlich Borderlands 2 und werde die nächsten Jahre vermutlich nichts anderes mehr spielen. Also wird das wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge des Jahres? Vermutlich. Falls ich mich da jeweils wieder von loseisen kann, dann vielleicht können wir nebenher einfach im Teamspeak hängen und ich brabbel einfach über das, was mir so gerade einfällt. Genau, und dann geht's darum, oh mein Gott, da ist ein neuer Gegner. Rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Was hast du gerade gesagt, Joe? Ja, finde ich auch. Ja, richtig. Genau, das steht jetzt bei mir auf jeden Fall in nächster Zeit ganz stark an, Borderlands 2 spielen. Ja, genau, aber wir haben natürlich auch wieder eine richtige Podcast-Folge für euch. Diese eine noch auf jeden Fall, darauf könnt ihr euch verlassen. Wieder ein Haufen News, ein paar kleinere, ein paar kürzere, ein paar längere. Wir werden das mal so machen, wie es gerade passt. Und ein Hauptthema, nachher noch unsere Tasties. Und Joe wird euch jetzt einfach einmal so einen groben Überblick geben, was wir heute genau machen. Genau, also jetzt mal ein kurzer Überblick über die News, die wir diesmal für euch zur Verfügung haben. Und zwar die erste News, da wird Merlin euch was zur Verfilmung von Castle Wolfenstein erzählen. Castle Wolfenstein wird manchen von euch vielleicht noch was sagen. Eines der ersten Ego-Shooter oder der erste Ego-Shooter überhaupt, den es für den PC gab. Ja, wie ich weiß, Videospielverfilmungen, gibt's schon viele News dazu, aber das könnte diesmal wirklich was ganz Interessantes sein. Als nächstes haben wir dann, dass die PlayStation 3 jetzt wahrscheinlich bald auch in China erscheinen wird. Sony hat eine entsprechende Lizenz von einer chinesischen Regierungsorganisation bekommen und kann sie jetzt demnächst auch in China verkaufen. Dazu werden wir etwas sagen. Dann als dritte News haben wir was zu einem Patent, das Microsoft angemeldet hat, wo es auch um die Kinect-Software, Hardware geht, in denen es Microsoft erlaubt wird, unsere Wohnzimmer so ein bisschen auszuspionieren. Mehr dazu gibt's dann in der News selbst von Merlin. Und als vierte News haben wir das Ende der PlayStation 2-Ära. Sony hat angekündigt, dass es von nun an die PlayStation 2 nicht mehr länger produziert wird und damit endet eine lange Ära, eine lange Konsolengeneration, und die wollen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und als letztes hat Merlin dann noch ein etwas Neues zur Baldur's Gate Enhanced Edition, die jetzt bald sowohl für den PC als auch für Tablets erscheinen wird. Was uns dann auch mehr oder weniger ins Hauptthema überleiten wird. Heute soll es nämlich mehr oder weniger um Mobile Gaming gehen. Ob Mobile Gaming mittlerweile ein so großes Thema ist, dass es den traditionellen Videospielmarkt schon ein bisschen verdrängt. Wie sieht es innerhalb des Mobile Gaming Bereichs aus? Handheld, Smartphones, gibt es erweiterte Konkurrenz? Wie sieht es da weiter aus? Aber dazu nachher mehr. Und ich würde dann sagen, Merlin, fang doch gleich mal an mit der ersten News, und zwar der Castle-Wolfenstein-Verfilmung. Genau, und zwar, wie Joe das gerade schon gesagt hat, ist natürlich an sich richtig, es gibt ständig ewige Verfilmungen, die meisten sind ziemliche Grütze. Uwe Boll ist da ja mittlerweile berüchtigt für, irgendwie regelmäßig sich mal wieder eine Lizenz unter den Nagel zu reißen und dann irgendwelchen Mist zu produzieren. Das klingt allerdings tatsächlich, wie Joe auch schon gesagt hat, relativ interessant, und zwar ist derjenige, der das quasi angekündigt hat, der Producer Samuel Hadida, der seines Zeichens gerade jetzt für Resident Evil für Silent Hill Revelations zuständig ist. Ich meine, es gibt ja auch ein Resident Evil Revelations, deswegen sei es dir verziehen. Deswegen, wollte ich gerade sagen, deswegen passte das auch gerade so gut. Silent Hill, quasi die andere und meines Erachtens etwas bessere Konkurrenz im Bereich Survival Horror, nämlich Silent Hill. Silent Hill Revelations ist gerade rausgekommen, vor 1, 2, 3 Wochen oder sowas. Quasi ein neuer Silent Hill Film, den hat der junge Mann produziert. Und da ist auch derjenige, der das letztendlich später dann als Regisseur und auch als Autor begleiten wird, ebenfalls mit verbunden, denn das ist nämlich der junge Mann Roger Avery, und der wird, wie gesagt, Regisseur und auch Drehbuchautor werden für den neuen Castle-Wolfenstein-Film, und der hat damals den ersten Silent Hill-Film ebenfalls geschrieben. Das ist von 2006, den werden manche von euch vielleicht kennen. Ich fand den persönlich ziemlich gut gelungen, eine der wirklich guten Spieleverfilmungen. Und der hat außerdem nebenher noch mit so Herren gearbeitet, wie zum Beispiel Quentin Tarantino. Der ist nämlich auch Co-Autor von Pulp Fiction zum Beispiel und hat lange Zeit mit Tarantino gearbeitet. Und entsprechend passt dann da dazu auch quasi das, was der nette Herr Hadida schon darüber gesagt hat. Was ihnen so vorschwebt, ist in die Richtung quasi in Glorious Bastards und Captain America. Was jetzt natürlich pauschal erstmal etwas merkwürdige Kombination ist, weil ich finde so von den Filmen her war jetzt Captain America und in Glorious Bastards nicht wirklich vergleichbar. Aber falls tatsächlich in Richtung in Glorious Bastards gehen sollte, wonach es ja anscheinend aussieht und was das erklärte Ziel zu sein scheint, dann passt ja wohl der Roger Avery wahrscheinlich ganz gut, wie er wohl mit Pulp Fiction schon bewiesen hat und auch mit anderen Projekten, die er schon betreut hat. Und allgemein finde ich persönlich, klingt es dann auch echt ganz cool so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sowas Castle-Wolfenstein-mäßiges in Richtung Inglourious Basterds machen würde, glaube ich, könnte das tatsächlich funktionieren, wenn man das Ganze nicht zu ernst nimmt und keine platte Action-Reißerei draus macht, glaube ich, dann könnte das tatsächlich eine der interessanteren Verfilmungen werden. Und auch, obwohl ich als erstes gedacht habe, naja, das ist so eins der Spiele, das ich eigentlich überhaupt gar nicht verfilmt sehen will und was mich jetzt pauschal nicht interessiert, habe ich dann, als ich es gelesen habe, gedacht, naja, das könnte dann doch vielleicht ganz interessant werden. Was sagst du denn dazu? Ja, also ich habe Captain America nicht gesehen, aber ich stimme dir da völlig zu, dass eine Verfilmung im Stile von Inglourious Basterds, ein Film, den ich ziemlich gut fand, mir ziemlich gut vorstellen kann, weil Castle Wolfenstein natürlich auch irgendwie das Setting dafür bietet, eine etwas unernste Geschichte oder Alternativgeschichte in der Nazi-Zeit mehr oder weniger zu verfilmen. Deswegen, wie gesagt, wenn sie es wirklich im Inglourious Basterds-Stil machen, würde ich mir den Film auf jeden Fall auch ansehen wollen. Das Problem ist halt, wie bei vielen Videospielverfilmen momentan, ist halt, es wird viel angekündigt. Ich weiß nicht, es soll ein Uncharted-Film kommen, es soll ein Metal Gear Solid-Film kommen, ein Gears of War-Film und immer steht es mehr oder weniger in der Schwebe, ob es denn jetzt wirklich auch was passiert oder nicht. Aber dadurch, dass der Produzent jetzt natürlich, wie du gesagt hast, auch schon am Silent Hill-Film mitgearbeitet hat und der jetzt auch erschienen ist, bin ich jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch, dass es nicht nur bei Planungen bleibt, sondern wir auch am Ende ein Endprodukt sehen können. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Also du hast natürlich grundsätzlich recht. Also es sind schon viele so nach und nach einfach in der Versenkung verschwunden, immer mal wieder. Sehr, sehr schade, auch bei manchen Projekten, weil die wirklich interessant klangen. Aber hier scheinen tatsächlich Leute einen, glaube ich, recht guten Ansatzpunkt gefunden zu haben, um das auch zu verfilmen. Inglourious Basterds war ziemlich erfolgreich. Tarantino und dann mit Roger Avery mit seiner persönlichen Verbindung auch zu Tarantino ist natürlich ein guter Name. Ich glaube auch so vorsichtig optimistisch, dass das tatsächlich vielleicht was werden könnte und sogar auch tatsächlich, wenn es was wird, ein halbwegs guter Film. Ja, würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächsten News, die PS3 in China. Genau, und zwar, dazu muss man erstmal im Hintergrund wissen, dass in China seit 2000 die Home-Videospielkonsolen verboten sind, also sie dürfen da nicht verkauft werden, weil die chinesische Regierung fürchtet, dass der Besitz solcher Videospielkonsolen der chinesischen Jugend schaden könnte. Und es gab aber auch schon mal eine Ausnahme mehr oder weniger. Die PS2 durfte von Sony, ich glaube, Mitte der 2000er Jahre in China verkauft werden. Ja, 2004, glaube ich, war es. Ja, genau. Hat sich aber als ein kompletter Flop erwiesen, weil es innerhalb kürzester Zeit wurde die Konsole eigentlich nur noch durch Piraterie eigentlich den Erdboden gleich gemacht und hat sich für Sony nicht gelohnt. Aber jetzt hat sich Sony anscheinend wieder vom China Quality Certification Center die offizielle Erlaubnis bekommen, die PS3 auch in China zu verkaufen und zu vermarkten. Diese Erlaubnis haben sie jetzt erstmal vorerst bis 2016 und es ist natürlich die Frage, ob und wann Sony diese Chance nun nutzen wird. China ist ein, wie wir alle wissen, ein großer Markt, 1,3 Milliarden Einwohner. Das Problem ist natürlich aber, dass Sony bisher natürlich überhaupt keine Vertriebswege hat in China, um diese Konsole auch gescheit vermarkten zu können. Also sie müssten relativ viele Ressourcen wahrscheinlich aufwenden, um da ein Netzwerk aufzubauen. Und es ist die Frage, ob sie das machen, obwohl sie jetzt die Erlaubnis haben, weil, wie wir alle wissen, momentan ist die Stimmung zwischen China und Japan ein bisschen angespannt. Die Chinesen wegen dieses Inselstreits um die Senkaku-Inseln boykottieren viele Chinesen momentan japanische Produkte. Ob das momentan jetzt das beste Klima ist, um die PlayStation 3 in China anzubieten, ist halt die Frage. Und ob sich das auch finanziell lohnen wird, weil Piraterie ist auf der PS3 mittlerweile ja auch sehr gut möglich. Ich möchte den Chinesen jetzt nicht allen mehr oder weniger beschuldigen, Piraterie zu betreiben, aber wir wissen ja, dass es ein allgemeines Problem in China ist. Ja. Aber an sich natürlich mehr oder weniger interessant. Dadurch ist es ein riesiger Markt. Sony hat jetzt die Erlaubnis, und wenn sie jetzt wirklich den Weg gehen sollten, die PS3 dort zu veröffentlichen und es erfolgreich ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Nintendo und auch Microsoft dann wieder versuchen werden, die Erlaubnis oder das Zertifikat für ihre Home-Konsolen zu kriegen, weil die haben sie ja bisher auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch grundlegend, ist schon natürlich durchaus richtig, die PS2 war ein riesen Flop, aber zumindest war die PS2 quasi die einzige Home-Konsole außerhalb Chinas quasi, beziehungsweise von einem externen Dienstleister quasi, also die nach China geliefert wurde, die überhaupt mal in China veröffentlicht wurde. Also sowas wie eine Xbox zum Beispiel gab es nicht oder so ein Kram. Also das heißt, immerhin, glaube ich, kennt so mancher Chinese dann zumindest den Namen so. Sony ist natürlich eh ein großer Name, aber auch allgemein PlayStation, zumindest gab es halt die alte PlayStation mal. Von daher könnte das schon ein kleiner Vorteil sein, dass es doch läuft. Die Frage ist halt tatsächlich, ob es nicht genauso läuft wie bei der PS2. Also ich meine, da gab es Hardware-Piraterie, aber auch Software-Piraterie. Wenn du jetzt da die PS3 halbwegs absetzt, aber nicht ein einziges Spiel, weil ja die ganzen Spiele quasi über andere Wege so ungefähr bezogen werden, dann ist es auch relativ egal. Also nur von Hardware alleine kann Sony da wahrscheinlich dann auch nicht leben, es sei denn, es ist wirklich ein sehr guter Verkaufszahlen. Ich bin da auch eher skeptisch, und wie du schon gesagt hast, auch die Frage, ob das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist. Aber grundlegend bleibt es mal abzuwarten. Vielleicht erschließt sich dann tatsächlich ja ein neuer Markt irgendwie, und ich glaube, dann wäre es auch für Nintendo und Microsoft an der Zeit, sich darum zu kümmern, ja. Wenn man vielleicht jetzt tatsächlich beweist, man kann doch dann irgendwie etablierte Spiele, Konsolen und Spiele irgendwie in China vermarkten und verkaufen. Ja, ich meine, vor allem Handhelds dürfen ja in China verkauft werden. Ich glaube, der 3DS verkauft sich in China auch gar nicht so schlecht. Von daher kann ich mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass es das funktioniert. Wie gesagt, natürlich, das Zertifikat haben sie im Juli gekriegt, da gab es diese Spannung zwischen den beiden Ländern noch nicht. Aber jetzt müsste Sony halt mal gucken, ob sich das wirklich für sie lohnt, auch von Ressourcen her. Wie gesagt, Vertriebswege aufzubauen, kostet auch sehr viel Geld. Ja, allerdings. Gut, dann würde ich aber auch sagen, gehen wir zur nächsten News. Und zwar geht es um ein Patent, das Microsoft angemeldet hat. Genau, und zwar, das muss man sich natürlich jetzt nochmal richtig bewusst machen, das ist tatsächlich nur ein Patent, das heißt, wir reden hier wieder um gewisse spekulative Dinge, aber das hat jetzt schon für einige Aufregung gesorgt, dieses Patent. Bei der Patentbehörde in den USA wurde das jetzt eben von Microsoft vorgelegt, und es geht dabei vom Prinzip her darum, dass Kinect oder ein ähnliches Gerät, Kinect wird jetzt nicht spezifisch erwähnt, während die Konsole aktiv ist und quasi läuft, scannt das Gerät nebenher durchgehend den Raum, und sobald es quasi ein weiteres Gesicht bzw. eine weitere Person oder weitere Gesichter im Raum erkennt, die für eine längere Zeit da bleiben, dann hat es die Möglichkeit, den Content, wie Microsoft es hier nennt, also im Zweifelsfall Spiel oder auch Film, zu unterbrechen, zu pausieren. Entweder mit der Konsequenz zu sagen, okay, wenn jetzt gerade zum Beispiel du einen Film konsumierst, über Netflix, dann hast du nur das Recht, quasi den privat zu gucken. Das heißt, es ist keine Vorführung. Sagen wir mal, es sind 5 Leute im Raum, dann gilt das von mir schon als Vorführung. Das heißt, du müsstest jetzt entweder dir das Recht dafür kaufen, das heißt nochmal Geld bezahlen, oder du kannst den Film nicht weiter gucken, bis alle den Raum wieder verlassen haben. Das gleiche potenziell auch für Spiele. Das Spiel wird pausiert und wird gesagt, okay, du hast bis jetzt alleine gespielt, andere Leute dürfen eigentlich gar nicht mit dir mitspielen. Wenn die Leute jetzt weiter rumsitzen, dann musst du dafür bezahlen. Das ist jetzt nur ein Szenario, aber genauso vom Prinzip her könnte es laufen. Also das Patent ermöglicht Microsoft genau diese Nutzung von Software, die wirklich erkennt und durchgehend wirklich das Wohnzimmer quasi um dich herum scannt, um rauszufinden, wie viele Leute sich gerade im Raum befinden und ob du die Lizenz hast, um diese Leute mit der Xbox quasi zu belustigen. Wenn das nicht der Fall ist, können sie pausieren und quasi von dir entweder die Forderung stellen, okay, die Leute müssen raus, oder du musst mehr bezahlen. Das ist, wie gesagt, relativ spekulativ, und es wird auch hier nur von Content gesprochen. Das heißt, wir wissen noch nicht, worauf sich das beziehen könnte. Und man weiß natürlich auch nicht, ob es so umgesetzt wird. Aber potenziell bedeutet das tatsächlich, dass Microsoft nebenher kontrolliert, wie viele Leute jetzt bei dir vorm Fernseher hängen. Und wenn Microsoft das gerade oder Kinect oder was auch immer das gerade nicht passt, dass es zu viele Leute sind, dann unterbricht es tatsächlich den Content und kann dir verbieten, mit mehreren Leuten vor einem Spiel zu sitzen oder mit mehreren Leuten vor einem Film zu sitzen. Was natürlich ein krasser Einschnitt wäre, wenn man mich fragt. Also das ist schon etwas sehr Heftiges, vor allem wenn man davon ausgeht, dass Kinect vom Prinzip her wie eine Webcam durchgehend einfach an wäre und damit natürlich auch ein Stück weit angreifbar und wirklich durchgehend kontrolliert, was jetzt so um dich herum im Haus passiert. Also dann quasi, ich glaube, es gibt genug Leute, die dann sagen, naja, nochmal so nackt abends vor der Xbox sitzen und ein bisschen zocken, läuft jetzt nicht mehr. Ist natürlich eins der kleinsten Probleme bei der ganzen Sache, aber trotzdem, ich finde, es ist schon ein krasser Schritt irgendwie in die Privatsphäre so. Ich fände es ja lustig, wenn du dich nackt vor die Xbox setzt und die Xbox pausiert und sagt, bitte ziehen Sie sich etwas an. Das wäre echt ganz geil. Tut uns leid, aber das wollen wir wirklich nicht sehen. Zieh Sie was an oder es geht nicht weiter hier. Ja, also ich weiß nicht, gar keine Frage, was meine Meinung dazu ist. Es ist absolut beknackt, meiner Meinung nach. Also, wenn ich Kinect hätte und sie dieses Patent durchsetzen, was ich nicht glaube, dann wäre Kinect die längste Zeit in meinem Zimmer gestanden. Ja. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass sie es jemals umsetzen können, weil selbst andere Modelle, sage ich mal, wo es einfach nur um das, ich sage jetzt mal, Spionieren von Daten geht, ich nenne jetzt mal Origin von EA oder ähnliche Sachen, ich glaube, da hat die Industrie mittlerweile gemerkt, dass sowas einfach nicht umsetzbar ist. Und das wäre absolut nicht umsetzbar. Ich bin nicht mal, mir nicht mal sicher, ob das überhaupt vereinbar wäre mit deutschem Recht. Und also für mich stellt sich eigentlich die Frage, warum überhaupt dieses Patent? Weil ich bin der Meinung, es wird niemals kommen. Also wenn sie es tun, dann halte ich Microsoft endgültig für verrückt. Aber das ist ja gerade der springende Punkt. Also die Sache besprechen wir jetzt ja gerade auch nicht, weil wir wirklich Angst haben, dass das demnächst mal der Fall sein wird. Ich gehe da genauso wenig wie du von aus, dass das tatsächlich mal umgesetzt wird. Aber ich finde es immer wieder verrückt, dass man sowas von diesen Firmen liest, dass sie sich über sowas Gedanken machen. Also dass bei denen bestimmt auch ein gewisses Bewusstsein dafür herrscht, dass das vielleicht nicht umsetzbar ist, aber dass sie es trotzdem probieren und dass sie darüber nachdenken, wie sie möglichst, wie sie möglichst nebensächlich und mit Hardware, die sie schon haben und Softwarevoraussetzungen, die sie schon haben, dich als Spieler so sehr beschränken, dass du wirklich nur noch genau das tun darfst mit ihrer Software, mit ihrer Hardware, was sie wollen, was du mit ihr tust. Was natürlich in dem Sinne, wenn es um Piraterie geht, völlig in Ordnung ist, aber auch alles andere. Also ich finde es halt einfach, ich finde, es zeigt mal wieder, inwiefern sich Microsoft da und auch vielleicht bestimmt auch Sony in gewissem Maße und alle anderen großen Hersteller, auch Apple. Nintendo oder EA, Apple, gutes Beispiel, wie viel Macht die sich da ein Stück weit selbst auch zutrauen und wie sehr sie der Meinung sind, was sie denn da bitte mit ihrer Hardware, mit ihrer Software denn alles machen dürfen sollten, so weißt du? Also ich finde einfach das, den Aspekt finde ich krass, dass Microsoft das überhaupt probiert. Ja, also wie gesagt, finde ich auch so und kann man eigentlich fast gar nicht mehr dazu sagen, außer... Shame on you, Microsoft. Shame richtig. On you. Mehr kann man dazu eigentlich sagen, das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wir verfolgen das, wie wir schon gesagt haben, wir glauben nicht, dass da wirklich was draus wird, aber falls es doch der Fall sein sollte, dann hört es natürlich auf jeden Fall hier. Gut, dann gehen wir zur nächsten News, und zwar das Ende einer Ära. Die PS2 wird demnächst nicht mehr weiter produziert. Richtig, wie Sony mitgeteilt hat, wird die PlayStation 2 wahrscheinlich ab jetzt oder auch in nächster Zeit nicht mehr produziert werden. Das bedeutet, damit endet eine 12-jährige Ära der PlayStation 2. Sie ist damals am 4. März in 2000 in Japan gelauncht, hat sich mittlerweile über 153 Millionen Mal weltweit verkauft, über 1,52 Milliarden verkaufte Spiele weltweit. Das sind also heftige Zahlen und ich als alter Fan der PS2 muss einfach sagen, ja, so ein bisschen traurig macht mich das irgendwie schon. Also die PlayStation 2 Ära war eine absolut endgeile Ära für Konsolenspieler. Ich selbst, also für alle Genre-Liebhaber, ich glaube auf der PS2 konnte man wirklich alles spielen, vom Ego-Shooter bis zum JRPG, das West-RPG, Third-Person-Shooter, Jump'n'Runs, einfach alles. Die Spieledatenbank, bis heute einer der besten Spieledatenbanken von allen Konsolen, die es bisher gab, meiner Meinung nach, hatte super tolle Exklusivspiele. Ich könnte jetzt ein paar Spiele aufzählen, aber da würde ich wahrscheinlich Stunden brauchen, aber genannt werden jetzt einfach mal Final Fantasy 10 und 12, Kingdom Hearts 2, Metal Gear Solid 2 und 3, Gran Turismo, Devil May Cry, Shadow of the Colossus und so weiter und so fort und wie sie alle heißen. Und natürlich muss man auch sagen, die PS2 war auch irgendwie der Beginn des Casual-Markts, deswegen war sie auch am Ende auch so erfolgreich. Ich meine, ich nenne jetzt mal iToy und SingStar. Es gibt viele Leute, die wahrscheinlich eine PS2 nur für iToy oder SingStar gekauft haben. Hat einen integrierten DVD-Player, was eigentlich damals ja recht cool war, recht nützlich war, so wie der Blu-ray-Player von der PS3. Und ich kann jetzt eigentlich nur sagen, auf Wiedersehen, PlayStation 2, es war eine super tolle Zeit mit dir, die ich super gerne verbracht habe, und ich werde dich auch in Zukunft immer wieder gerne anschmeißen. Ja, also es ist echt, man muss es tatsächlich, es klingt jetzt wirklich ein bisschen sehr theatralisch, aber es ist halt einfach tatsächlich so, videospieltechnisch auch, also wenn man sich jetzt unsere Geschichte anguckt, unseres Mediums, unseres Hobbys so ungefähr, dann ist die PS2 einfach so die sehr umfangreiche Mitte, so, keine Ahnung. Also PlayStation 2-Zeit war wirklich so die Hochzeit, da hat sich immer weiter verbreitet. Ich meine, wenn man sich das anguckt, 153 Millionen verkaufte Einheiten, dann kommen die Home-Konsolen der derzeitigen Generation zusammen gerade mal ran, wenn man jetzt mal die Wii ausklammert vielleicht ein bisschen, PS3 und Xbox 360 nimmt. Es ist halt einfach völlig, völlig krass, was wie gut sie sich verkauft hat. Auch, dass sie überhaupt 12 Jahre lang produziert wurde, sagt ja schon einiges aus, auf jeden Fall. Ich meine, dass sie durchaus in dieser Generation durchgehend verkauft hat. Also Stimmt, besser als die Xbox 360 in Japan. Zum Beispiel. Na gut, das ist natürlich jetzt wieder ein schwerer Vergleich, ja. Aber klar, trotzdem, sie hat sich immer noch verkauft bis zum heutigen Tag quasi. Das ist schon wirklich ziemlich verrückt und es gab auch, wie du schon gesagt hast, einfach eine Spiele-Library, also eine Spielebibliothek, die ja ihresgleichen sucht. Also solche Abwechslungen und solch hochqualitativen Spiele. Es gibt genug Leute, die immer noch von den Spielen auf der PlayStation 2 schwärmen. Ich persönlich als jemand, der dann, weiß ich nicht, dann vielleicht auch in dem Bereich eher auf ungewöhnliche Spiele achtet. Ich meine, Shadow of the Colossus ist eigentlich der Inbegriff von, wir können auch was Künstlerisches und was etwas anderes mit Videospielen machen, ja. Also ich meine, das war jetzt ne, so der Inbegriff und der erste Anfang von in dem Sinne künstlerischen Spielen, auch wenn es immer noch, klar, Spielmechanik irgendwie im Vordergrund hat, aber trotzdem, jeder, der das mal gespielt hat, der mal mit seinem Pferd über die Weiten geritten ist quasi und auf den ersten Colossus zugekommen ist, das war halt einfach beeindruckend. Also dieses Spiel hatte auch eine erzählerische Wucht, obwohl es so wenig Dialog oder irgendwie sowas hatte. Es war einfach, ja, also es gibt einfach Spiele auf dieser Konsole, die sich auch heutzutage immer noch ohne weiteres mit aktuellen Spielen und der aktuellen Generation messen können. Shadow of the Colossus war ja eigentlich eines der simplistischsten Spiele, die ich mehr oder weniger gekannt habe. Ich meine, in Red Dead Redemption reitest du auch 15 Minuten mal durch die Prärie, aber da passiert irgendwie immer was. Shadow of the Colossus besteht wirklich nur aus 15 Minuten durch die Landschaft reiten, Koloss besiegen und wieder 20 Minuten durch die Landschaft reiten. Aber diese ganze Atmosphäre, die das Spiel hatte, also ich möchte jetzt nicht über Shadow of the Colossus so lange reden, aber war auf jeden Fall eines der Top-Titel auf der PlayStation 2. Und absolut, ja. Ja. Da kann ich, wie gesagt, nur meinen Hut vorziehen. Und schade, dass die PlayStation 3 nicht auch so geworden ist, aber... Es war wahrscheinlich nicht mehr möglich. Es ist einfach auch die Zeit gewesen. Ich meine, es war auch halt die Zeit, wo die Xbox neu war, wo Microsoft noch keine richtige Erfahrung hatte, obwohl sie mit Xbox Live dann auch wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Was übrigens auch, glaube ich, jetzt Jubiläum gefeiert hat. 10 Jahre oder so. Ja. Und Nintendo mit dem GameCube einfach, ja, irgendwie nicht wirklich warm geworden ist. Ja, richtig. Also ich meine, Nintendo mit GameCube auch gezeigt, dass sie immer noch ne jemand sind, mit dem man rechnen muss und so ein Kram. Also ich persönlich mochte den GameCube total gerne. Ich hatte selbst nie ein PS2, aber ich hatte einen GameCube. Und so Spiele Resident Evil 4 sind halt auch, ne, also haben auch gezeigt, was die Generation schon konnte. Da konnte die PS2 dann, was zum Beispiel Grafik angeht, gar nicht mithalten. Aber trotzdem, die PS2 ist halt, ja, also sie ist definitiv wert, dass wir ihr einen gewissen Tribut zollen. So. Und natürlich ist sie jetzt nicht vom Fenster verschwunden, so ungefähr, aber zumindest wird man sie jetzt nicht mehr neu im Laden kaufen können. Zumindest, wenn sie jetzt die letzten Exemplare abverkauft sind. Damit ist letztendlich die Generation wirklich jetzt vorbei. Sie wird nicht mehr produziert, sie ist Auslaufmodell so ungefähr und damit endet tatsächlich eine 12 Jahre lang andauernde und wirklich hochqualitativ sehr gute Ära, die uns Videospiele auch was angeht. Also ja, Hut ab, PlayStation 2, wir werden dich vermissen. Aber damit jetzt genug getrauert, kommen wir jetzt vielleicht zu einem etwas erfreulicheren News, nämlich Baldur's Gate Enhanced Edition. Genau, die Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich hoffe, ihr habt da alle schon was von gehört, im Zweifelsfall nicht, aber wir werden es auch nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt eine Baldur's Gate Enhanced Edition. Das ist quasi ein Remake des Originals von Overhaul Games. Das ist eine Firma, die von einem Mitbegründer von BioWare auch begründet wurde. Und die haben jetzt ein Remake quasi des Originals Baldur's Gate, des ersten Baldur's Gates gemacht. Das sollte ursprünglich schon im September rauskommen. Der September wurde dann verschoben auf den 30. November und ist jetzt aber angekündigt endgültig für den 28. November. Da kommt es definitiv raus. Vom Prinzip her ist es wirklich ein Remake des Originals. Es hat sich jetzt auch zum Beispiel grafisch gar nicht so viel geändert. Es gibt höhere Auflösungen und es gibt zum Beispiel ein etwas angepassteres und moderneres hat. Es gibt die Möglichkeit, rein und raus zu zoomen, aber die Grafik an sich bleibt schon dieselbe. Inhaltlich ändert sich vom Prinzip her auch nicht viel. Es gibt 3 neue Charaktere und zusätzliche Gebiete. Das alte Addon, das damals Standalone war, wird ebenfalls mit integriert sein und es werden hauptsächlich halt relativ viele Fan-Mods, die es damals schon gab und Fan-Erweiterungen mit in das Spiel komplett integriert. Preise für Europa gibt es leider noch nicht. Derzeit läuft alles noch über eine amerikanische Vertriebsplattform. Da wird das Ganze dann 19,99 für PC und Mac kosten und für Android und iPad, wofür das Spiel nämlich auch erscheint, kostet es dann 9,99 €. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass halt die Preise entsprechend sind, also wird so um die 15 €, denke ich mal, kosten später für PC und Mac und entsprechend so um die 7,50 € für Android und iPad, aber da werden wir euch dann noch informieren, wenn wir aktuelle Preise haben. Grundlegend bin ich super hyped, weil ich habe letztens mal versucht, bei meiner Freundin, die unbedingt mal wieder Baldur's Gate 2 spielen wollte, mal Baldur's Gate 2 auf dem PC wieder zum Laufen zu bringen, was tatsächlich überraschend schnell funktioniert hat, nur dann mit dem Endergebnis, dass aber teilweise im Spiel Bugs vorhanden sind, die dich einfach nicht weiterspielen lassen. Viele von uns werden das kennen. Jeder, der früher mal PC-Spiele gespielt hat, weiß, man kann diese ganzen alten Spiele irgendwie immer noch mal zum Laufen bringen, zumindest meistens, aber es ist oft ein Riesenaufwand, sehr, sehr schwierig, und es gibt halt immer die Chance, dass es einfach bei dir auf dem PC nicht funktioniert, und da kannst du da auch nichts für und nichts dran ändern. Von daher freue ich mich über solche Remakes immer, und gerade Baldur's Gate ist, glaube ich, etwas, was viele verpasst haben, was aber so archetypisch für das westliche Rollenspiel steht. Ja, ich weiß, ich rante schon wieder so vor mich hin, aber ich liebe dieses Spiel. Ich bin jetzt auch fertig. Aber genau, also nee, ich wollte damit eigentlich nur erwähnen, dass ich auch einer von denen bin, die es noch nicht gespielt haben. Ach ja, stimmt, das hast du vorhin auch schon erzählt. Siehst du dann jetzt deine Chance, hol dir das Spiel. Es gibt ja auch, wie wir vorhin festgestellt haben, Cross-Platform-Multiplayer und auch allgemein Multiplayer. Vielleicht setzen wir uns beide mal zusammen ran und spielen mal gute Altzeiten mäßig Baldur's Gate. Gerade wegen den Nebencharakteren und den Begleitern, die man da holen konnte, kann es definitiv sogar mit einem heutigen Maße vielleicht mithalten. Da beweist BioWare schon seine erzählerische Klasse, und es ist wirklich einfach ein fantastisches Spiel. Also ich kann es nur empfehlen. Schaut es euch an. Wir haben den Link natürlich drin. Am 28. November kommt es raus. Ist so ein bisschen wie ein kleiner Tasty jetzt, ne? Ach kacke, das ist mir jetzt nicht im Nachhinein das aufgefallen. Tut mir leid, dann gibt es halt zwei Tastys von mir. Ich bin halt dann ja, auch nochmal wieder kleiner jedenfalls, Fanboy. Jedenfalls, ich finde es auch eine coole Sache, weil als jemand, der jetzt nach und nach das West-RPG-Genre erst ein bisschen für sich entdeckt, bietet es bestimmt, wie Merlin schon gesagt, eine gute Gelegenheit, dieses Spiel nachzuholen. Und so begeistert, wie Merlin jetzt über dieses Spiel geredet hat, kann es ja eigentlich nur fantastisch sein. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, auch drauf, und ja, werde das wahrscheinlich auch mit Merlin meinem Coop anpacken. Vielleicht müssen wir dann mal ein Gaming-Diary machen oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja, ne, da haben wir eh schon diverse Pläne. Ich glaube, das wird vielleicht so mal das erste Projekt tatsächlich. Wir setzen uns zusammen hin und spielen einen PC-Klassiker des westlichen Rollenspiels. Wäre ja mal ganz unterhaltsam so, wenn wir beiden uns gegenseitig im Skype anbrüllen und uns ne, Tipps geben, was jetzt passieren soll. Ja, aber ja, du weißt ja schon alles, ist ja langweilig. Vielleicht sollen wir das lieber bei Resident Evil 6 machen. Ja, du, das Interessante daran ist ja eigentlich, dass ich echt verrückterweise kaum noch was weiß. Heute hat meine Freundin, wir saßen heute Morgen hier beim Frühstück, und tatsächlich hat sie angefangen, irgendwelche Charakternamen um sich zu werfen, die es in Baldur's Gate 1 schon gab, die es in Baldur's Gate 2 dann noch gab, und ich wusste nichts mehr. Ich war völlig überfordert damit. Also ich weiß noch, wie es anfängt, und ich weiß, glaube ich, auch noch grob die Story, aber ich, also jetzt gerade was Entscheidung oder sowas angeht oder einzelne Encounter, keine Ahnung, zu lange her. Das habe ich bestimmt vor 10 Jahren irgendwann mal gespielt, so. Ich weiß davon nichts mehr. Ich bin ja so jemand, der das dann irgendwie recht schnell vergisst, was sowas irgendwie, was das angeht. Ja, also von daher wird es bestimmt noch trotzdem auch für mich sogar spannend sein. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Dann können wir eigentlich schon zum Hauptthema mehr oder weniger übergehen. Und zwar, wie Merlin ja schon gesagt hat, erscheint Baldur's Gate Enhanced Edition ja auch für das iPad oder auch für Android-Tablets. Und das nehmen wir jetzt mal so ein bisschen als Brücke, um in unser Hauptthema Mobile Gaming einzusteigen. Und zwar, wie momentan wahrscheinlich jeder Analyst oder sonst irgendjemand, der meint, Experte in der Videospielindustrie zu sein, von sich gibt, sind ja der Meinung, dass Mobile Gaming super wichtig wird, immer wichtiger wird, immer mehr Leute, die mobil spielen, sei es auf ihren Handhelds oder vor allem natürlich auf Smartphones oder Tablets. Und die Hauptfragen, die wir uns da eigentlich stellen, sind eigentlich, ist Mobile Gaming wirklich so arg auf dem Vormarsch? Kann man wirklich sagen, dass Mobile Gaming eine neue Ära des Gamings irgendwie einleitet? Wie sieht es innerhalb des Mobile Gamings aus? Gibt es große Unterschiede zwischen Smartphones, Tablets und Handhelds? Haben Handhelds in diesem wachsenden Smartphone- und Tablet-Markt überhaupt noch eine Chance? Werden Handhelds überleben oder nicht? Alles Fragen, die uns in dem Bereich beschäftigen. Was hältst du denn so allgemein von Mobile Gaming, mehr oder weniger, Merlin? Ja, was halte ich von Mobile Gaming? Ist jetzt so eine Sache. Also ich habe zum Beispiel eine PSP noch zu Hause rumfliegen, habe die sogar auch genutzt, um einiges zu spielen, bin aber grundlegend nie so ein großer Freund von Mobile Gaming überhaupt gewesen. Also ich konnte mich damit nie anfreunden, mich für 5 Minuten hinzusetzen und irgendwie eine Kleinigkeit zu spielen, selbst wenn es ein Casual Game war. Das heißt, entsprechend bin ich eigentlich gerade jemand von den Spielern, die mit Mobile Gaming persönlich wenig am Hut haben, die es auch überhaupt nicht interessiert, und ich war auch immer der Erste, der gesagt hat, pff, Firlefanz, gerade als dann auch solche Sachen kamen, wie der große Social Game Boom, wo dann auch wieder so nette Herren von wer war das, Singer, der Chef von Singer, glaube ich, der sich damals mal hingestellt und gesagt hat, ja, damit könnt ihr jetzt alle abdanken, EA wird demnächst geschlossen, Ubisoft kaufen wir auf, wir machen so viel Geld mit Mobile Gaming, mit Social Gaming, dass der ganze Rest einpacken kann. Solche Sachen haben wir schon des Öfteren mal, so Blasen, die dann im Nachhinein wieder geplatzt sind. Mobile Gaming und beziehungsweise jetzt gerade Mobile Gaming auf Smartphones und Tablets erweist sich ein bisschen persistenter, als ich das vielleicht am Anfang gedacht hätte. Es ist allerdings wirklich eine sehr interessante Frage, wie ist quasi allgemein der Unterschied im Mobile Gaming Bereich zwischen Handhelds und Smartphones. Es ist ja vielleicht so ein bisschen so, zumindest kann man das ein Stück weit so vergleichen mit einem Smartphone, das ja vom Prinzip her auch für andere Dinge gedacht ist, sogar eigentlich hauptsächlich für andere Dinge gedacht ist. Es war mal nur fürs Telefonieren gedacht, glaube ich. Ja, natürlich. Ursprünglich war so Handys allgemein nur fürs Telefonieren gedacht, bevor es noch SMS gab. Aber ne, also das Smartphone hat eigentlich das Augenmerk liegt eigentlich auf anderen Dingen, auch wenn es natürlich immer relevanter und wichtiger wird, ist natürlich das Smartphone immer noch ein Smartphone. Und das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem PC, weil auch selbst wenn es ein Spiele-PC natürlich, wenn man sich einen Spiele-PC zusammenbauen kann, der dann auf Spielen ausgelegt ist, ist ein PC ja grundlegende Plattform, die wesentlich offener ist und eigentlich für andere Dinge gedacht ist, jetzt grundlegend. Ein PC ist ja nicht nur zum Spielen erfunden worden. Das heißt, vielleicht kann man so ein bisschen diese allgemeinen Smartphones und Tablets ein bisschen vergleichen mit dem PC und einen Handheld mit der eigentlichen Konsole, die Konsole, die darauf ausgelegt ist, dass auf ihr gespielt wird und die nichts anderes in dem Sinne kann wirklich und auch nichts anderes können soll, außer spielen. Ähnlich wie der Handheld, bei dem das genauso ist. Da gab es dann ja mal so merkwürdige Versuche wie das Sony PlayStation Phone da. Ja. Aber so grundlegend kann man das ja wahrscheinlich schon so auftrennen. Und da ist dann halt auch der interessante Bereich. PCs hat fast jeder zu Hause stehen. Kaum einer, wenn man es jetzt mal prozentual sieht, spielt wirklich damit. Ähnlich ist es ja vom Prinzip her mit Smartphones quasi. Jeder hat ein Smartphone, aber verhältnismäßig spielen immer noch relativ wenig Leute damit. Das heißt, Konsolen und Handhelds sind halt die spezialisierte Spiele-Hardware. Von daher glaube ich, oder finde ich es jetzt schwierig, um jetzt mal eine Aussage, die jetzt öfters mal irgendwie in den Medien getätigt wird, aufzugreifen, glaube ich nicht daran, dass Handhelds wirklich aussterben. Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Smartphones sind halt immer noch ein Stück weit für andere Dinge gedacht. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die ein Smartphone haben und sich auch ein Smartphone kaufen, würden immer wieder und trotzdem Handheld zu Hause haben. Also ich meine, der typische technikbegeisterte Handheld-Spieler, würde ich behaupten, hat 90% auch ein Smartphone in der Tasche. So, ich meine, haben fast alle heutzutage, aber ich glaube, gerade jemand, der technikbegeistert ist für kleine Sachen, der hat ein Smartphone, oder nicht? Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube auch nicht, dass Handhelds aussterben werden. Also man muss sich ja nur die Verkaufszahlen des 3DS momentan anschauen, der sich momentan fast noch besser verkauft als ein Nintendo DS, der sich schon brillant verkauft hat. Also ja. Die Nachfrage nach Handhelds ist weiterhin extrem hoch. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass nur ein sehr kleiner Prozentteil der Smartphone-Besitzer auch wirklich spielen. Es ist natürlich die Frage, wie definiert man Spielen? Genauso könnte man natürlich sagen, jemand, der auf dem PC mal Solitär oder Minesweeper zockt, ist ein Casual-Gamer. Ja, klar. Aber das ist ja das Gleiche wie auf dem Handy. Wer halt, wenn er auf den Zug wartet, mal irgendwie eine Runde Angry Birds spielt oder Fruit Slice oder was es da auch immer für kleine Minispielchen gibt, würde ich jetzt in dem Sinne jetzt nicht als Spielen an sich bezeichnen, weil sonst müsste ich halt einen Minesweeper-Spieler auf PC auch als Spieler bezeichnen, mehr oder weniger. Tue ich aber eigentlich nicht. Und ist halt auch dann die Frage, zum Beispiel, die meisten oder die beliebtesten Spiele auf dem Smartphone sind ja auch kostenlos erhältlich. Also Angry Birds kriegst du ja zum Beispiel kostenlos. Welcher Prozentteil der Smartphone-Besitzer würde jetzt wirklich für ein komplexeres Spiel auf dem Smartphone, dieses, was es ja auch mittlerweile wirklich gibt teilweise, auch wirklich 5 bis 10 Euro ausgeben. Da bin ich mir nicht so sicher, ob dann so eine große Zahl von Kunden übrig bleibt. Und ich denke halt, dass die Handhelds weiterhin immer noch sehr viele Spiele bieten, die wirklich direkt auf Spiele ausgelegt sind, selbst wenn viele Casual-Spiele mittlerweile dabei sind, aber die immer noch mehr bieten können als Spiele für das Tablet oder für das Smartphone. Und was bei mir natürlich noch eine Rolle spielt, ich komme einfach nicht damit klar, dass du beim Tablet oder beim Smartphone, wenn du schon sozusagen virtuelle Tasten hast, dass du die dann auf dem Touchpad hast, weil wenn ich die Tasten nicht mit meinem Finger berühren kann und sozusagen fühlen kann, auf welcher Taste ich mich gerade befinde, kommt es so oft vor, dass ich, wenn ich auf dem Tablet gespielt habe, zum Beispiel Tetris, dass ich einfach die Taste nicht getroffen habe, weil ich einfach nicht weiß, wo ist die Taste jetzt eigentlich? Ich kann ja nicht immer auf die Tasten gucken, ich muss ja auf das andere Zeug achten. Normalerweise achtet ja kein Spieler darauf, was er gerade von der Taste drückt. Und natürlich kann man das umgehen, indem man natürlich die Steuerung so baut, dass man sie um den Touchpad rumbaut, wie zum Beispiel auch geschehen beim DS, also Ninja Gaiden auf dem DS, da hat ja auch das ganze Kampfsystem mit dem Touchpad und dem Touchpad funktioniert. Aber in dem Moment, wo du Knöpfe brauchst, ist es ohne Feedback oder ohne das Gefühl, die Taste zu spielen, für mich sehr schwer, ein wirklich schnelles und komplexes Spiel zu spielen. Also da ist auf jeden Fall auch der Komfort bei Handheld sehr viel größer, auch wenn jetzt ein Tablet natürlich ein viel größeres Display hat und was Sehkomfort angeht. Aber da denke ich immer noch, dass die Handhelds da immer noch die Nase vorn haben, wenn es um Eingabe geht. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, es gibt natürlich auch so Versuche, also gibt es jetzt mehrere Aspekte, die ich da irgendwie dann aufgreife. Es gibt natürlich jetzt auch Versuche, genau das anzusprechen, was du gerade gesagt hast. Ich habe jetzt persönlich noch nie mit einem Tablet irgendwie ein Actionspiel gespielt, genauso wenig wie mit einem Smartphone. Es gibt ja sowas wie Infinity Blade zum Beispiel, das ja in dem Sinne halbwegs erfolgreich war, obwohl es eigentlich nur ein Experiment war, um mal zu gucken, was quasi möglich ist. Und das hat ja anscheinend sehr gut funktioniert. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass es natürlich klar einfach schwierig ist, ohne tatsächlich irgendwie jetzt ein motorisches Feedback zu haben von den Fingern, um zu sehen, wo sind jetzt genau die einzelnen Buttons und Tasten wirklich konsequent und gut spielen zu können. Da gibt es dann halt so Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Wikipad es versucht. Du baust einen Controller um ein Tablet drumherum. Weil das bringt mich nämlich zum anderen Punkt. Es ist ja grundlegend schon so, dass es hardware-technisch sehr, sehr interessant ist, eigentlich sowas zu verschmelzen. Also die Bildschirme werden mittlerweile, ich meine, der 3DS, klar hat er zwei Bildschirme, aber auch zum Beispiel die PlayStation Vita, ist jetzt nicht so ewig viel größer als ein normales Smartphone. Ein Tablet ist natürlich komplett außerhalb der Konkurrenz in dem Sinne, weil es einen viel größeren Bildschirm als beides hat. Die Hardware kann mittlerweile auch mithalten. Das heißt also, wenn man sich jetzt tatsächlich mal sowas vorstellt, dass es im größeren Maße so etwas gibt wie das Wikipad, quasi einfach das Wikipad sich darauf spezialisiert, diese Controller für Smartphones zu bauen. Das würde ja schon reichen. Wenn du einen relativ kleinen, gut zu handhabenden Aufsatz für ein Smartphone hättest, das du von dem Hersteller kaufen könntest, um quasi Spiele mit normalen Buttons und normalen Controller-Interface zu spielen, spricht eigentlich ja nichts dagegen, mit einem Smartphone mobil zu spielen. Also ich meine, hardware-technisch wäre das jetzt nicht so, dass jemand sich tatsächlich hinsetzen müsste und sagen müsste, so, wir müssen jetzt wirklich hochkarätig und viel Geld irgendwie ausgeben, um nochmal Hardware in unser Smartphone einzubauen, die damit umgehen kann. Also im Normalfall kannst du alles, was du auf dem 3DS spielst, würde ich behaupten, auch fast auf einem Smartphone, auf jeden Fall auf einem Tablet spielen, weil die jetzt rechenmäßig nicht weit hinterherhängen. Das heißt, an sich ist es schon ein logischer Schritt. Die Frage ist, ob der halt wirklich vollzogen wird. Also ein Stück weit würde ich behaupten, das wäre logisch und müsste eigentlich zwangsläufig passieren, und trotzdem glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran. Also ich glaube, die Handhelds bleiben dann wahrscheinlich doch eher noch erhalten, auch wenn ich nicht genau wüsste, warum eigentlich. Also ich als jemand, der nicht wirklich Mobile Gaming betreibt, der sich da auch nicht wirklich für interessiert und der seine PSP mal rausholt, um dann wirklich zu Hause auf dem Bett was zu zocken und das Ding eigentlich zu unterwegs nur nutzt, um MP3s zu hören, würde ich als objektiver Betrachter wirklich sagen, wäre doch eigentlich das Sinnvollste und Beste so. Und dann mach doch mal ein sinnvolles PlayStation Phone. Ich fand die Idee damals gar nicht schlecht. PlayStation Phone so. Oder es war ja mal irgendwann, es gab ja nur Gerüchte darüber. Da gab es ja auch dieses N-Gage. Das fällt mir jetzt auch gerade ein. Von Nokia. Stimmt, auch genau. Mehr oder weniger sogar exklusive Spiele hatte, aber auch nicht wirklich gut angekommen ist. Es war halt nicht konsequent gedacht. Wenn ihr sich jetzt Sony mal hinsetzt und wirklich einfach ein gutes Smartphone zum Beispiel baut mit PlayStation, Verknüpfung vom PlayStation Store und eine ähnliche Hardware und Spiele-Library wie die PSP und die PS Vita, wüsste ich jetzt nicht, ob das pauschal floppen würde. Ich glaube, es wird sich wahrscheinlich wesentlich besser verkaufen als die PS Vita, weil es immer noch ein Telefon ist. Und trotzdem hast du theoretisch die Möglichkeit zu zocken. Und wie gesagt, ich glaube ja auch, das ist halt der große Vorteil, den ich da sehe. Ich glaube, du musst halt nicht viel mehr Geld für sowas nehmen. Ich glaube, so ein Ding würde genauso viel kosten wie ein normales Smartphone, wo es halt verdammt nochmal nicht groß andere Hardware braucht als ein normales Smartphone. Oft genug. Ich meine, sie haben ja mit dem, wie gesagt, Infinity Blade schon bewiesen, was für krasse Grafik man letztendlich erreichen kann, indem man einfach nur die normale Voraussetzung des iPhones nimmt. Von daher würde ich jetzt behaupten, das würde total Sinn machen. Und dann wäre es wirklich nur das kleine Add-on, was du dir kaufen müsstest, um einen Controller ranzubringen, was vielleicht auch noch, also was natürlich ein Stück weit optional wäre, aber für einen Spieler, der wirklich damit spielen will, dann trotzdem Pflichtkauf. Wenn du das Ding nicht allzu teuer machst und sagst, du musst dann 20er, 30er für hinblättern, um den Controller da anzubauen, wüsste ich nicht, was da irgendwie dem Erfolg im Weg stehen würde. So. Grundsätzlich denke ich, dass du völlig recht hast. Also wenn die Smartphone-Hersteller das konsequent zu Ende denken würden, also vielleicht sich auch ein bisschen weg davon bewegen, dass Spielen auf Smartphones wirklich nur aus rein kleinen Gimmicky-Spielen besteht, sondern wirklich sich überlegen, das Smartphone wirklich zu einem mobilen, auch zusätzlich zu seinen anderen Funktionen, auch zu einer mobilen Konsole umzufunktionieren, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Momentan findet das halt nicht statt, deswegen ist es nach momentaner Lage, also meine Meinung, dass Handhelds nicht aussterben, basiert ja mehr oder weniger darauf, dass es momentan einfach noch nicht danach aussieht. Momentan gibt es einfach noch zu viel große Unterschiede zwischen der Spiele-Library auf Smartphones oder Tablets und denen auf den Handhelds. Ich bin ja auch jetzt kein großer Handheld-Fan. Ich habe zwar eine PSP und DS, aber auch ich benutze die beiden eher weniger, weil ich vor allem bei den Spielen, die ich gerne spiele, dann irgendwie, weiß nicht, wenn ich ein JRPG spiele, was wirklich ein langes Spiel ist, dann habe ich irgendwie nicht so wirklich Lust, 5 Stunden vom Handheld zu hocken, wenn ich eigentlich auch 5 Stunden vor meinem großen Fernseher hocken könnte und das Ganze in einer größeren, auf einem größeren Bildschirm mit besserer Grafik und so weiter spielen könnte. Das ist eigentlich das, was mich in der letzten Generation eigentlich aufregt hat, dass viele große JRPG-Reihen komplett auf den Handheld gewechselt sind. Und wo ich mir aber denke, das sind eigentlich keine Spiele, die Handheld-spezifisch sind, sondern die sind auf großen Konsolen groß geworden und werden jetzt einfach nur in kleine verpackt. Und sowas finde ich dann immer, ja, nicht so gut. Ich habe nichts gegen Handheld-Spiele, die jetzt extra für den Handheld entwickelt werden und auch die Stärke des Handhelds nutzen, aber generell würde ich auch sagen, bin ich recht skeptisch, was Handhelds angeht. Ich besitze auch keinen 3DS und keine Vita, habe mir jetzt auch nicht vor, eine zu kaufen. Was Smartphones angeht, natürlich, ich besitze ein Smartphone, ich spiele auch manchmal bei Wartezeiten irgendwie, weiß nicht, eine Runde Sudoku oder irgendwie sowas, aber momentan kann ich mir ja nicht vorstellen, dass sich jetzt irgendeiner hinstellen sagt, ich kaufe mir jetzt das iPhone nur wegen einer bestimmten Spiele-App, die es nur fürs iPhone gibt. Aber wie du schon gesagt hast, sollte einer von den großen, weiß nicht, Samsung, Sony, Apple, irgendwie die Idee haben, das Smartphone wirklich noch Spiele fertiger zu machen, dann könnte ich mir natürlich, dann wird es natürlich eine sehr große Konkurrenz, weil ein Smartphone hat halt wie der PC natürlich jeder. Das bedeutet, da wäre der Schritt zum Handheld oder zum Add-on gar nicht mehr so groß. Für jemanden, der sich vielleicht denkt, okay, jetzt möchte ich vielleicht doch noch spielen, aber ich habe keine Lust, 300 Euro für ein 3DS oder für eine Vita auszugeben. Ich habe ja schon mein iPhone, dann benutze ich einfach das iPhone. Wenn das halt sinnvoll umgesetzt wäre und funktionieren würde, glaube ich auch, dass das an sich, glaube ich, potenziell ein wunderbar, fantastischer Markt ist. So. Also ich meine, Smartphones wirst du offensichtlich ja relativ gut los, auch die nächste Generation. Die können auch immer mehr. Wir haben jetzt natürlich auch gerade wieder so eine Pufferphase, wo ich es eigentlich ganz spannend finde. Ich meine, es gab ja dieses Cross-Buy von PlayStation 3 und PS Vita von Sony, diese Aktion. Wenn man jetzt quasi das so zu Ende denkt, beziehungsweise nicht zu Ende denkt, sondern einfach nur weiterdenkt und vielleicht auch die Wii U quasi dazu zieht, ist es ja auch gar nicht so weit weg, dass man sagt, man könnte ja auch Spiele, die heutzutage auf der derzeitigen Generation irgendwie veröffentlicht werden und spielbar sind, ohne Probleme auf den Handheld übertragen. Also ich meine, die ganze Idee, dass du halt den Tablet-Controller von der Wii U mitnehmen kannst, um woanders weiter zu zocken, wenn quasi der Bildschirm woanders gebraucht wird, die Idee an sich finde ich ja total klasse eigentlich. Ich finde das richtig geil. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich cool wäre. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass es tatsächlich so ist, dass man vielleicht irgendwann mal Spiele einfach sich normal für eine Home-Konsole kaufen kann, sie aber auch gleichzeitig dann für den Handheld erhält und die Marge für Sony und Microsoft halt dabei einfach ist, dass sie sagen, okay, wir verkaufen halt mehr Hardware und geben dafür quasi einen Rabatt zum Beispiel auf die Version, auf die Handheld-Version oder auf die portable Version von einem Spiel, die man sich pauschal genau damit zukaufen kann. Man hat aber letztendlich dasselbe Spiel auf beiden Plattformen. Dann, finde ich, könnte das schon wieder einiges werden. Das ist halt grundlegend das Problem, was ich auch von Anfang an gesehen habe, was ich auch bei der Vita gesehen habe. Es gibt halt immer nur Spin-Offs und Firlefanz und es gibt halt in Japan den DS, der extrem erfolgreich war und viele Serien, die gesagt haben, okay, der ist sogar so erfolgreich, dass es sich vielleicht lohnt, exklusiv für den zu produzieren. Aber das ist ja auch wieder einfach nur eine Aufspaltung des Marktes. Was ich halt gerne hätte, wäre eine Durchmischung. Ich hätte gerne, dass es einfach ein wesentlich offeneren Umgang mit sowas Software gibt. Ich meine, klar, es ist für mich, es ist natürlich auch so ein bisschen utopische Hoffnungsversion von mir als PC-Spieler, der halt die Hälfte aller Sachen verpasst, die irgendwie jetzt derzeit spielemäßig unterwegs sind, weil ich halt keine Konsolen habe, nur auf dem PC spiele und mich damit ja schon extrem beschränke und halt eben bei weitem nicht alles geportet wird, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung eigentlich. Ich meine, dass man irgendwann so eine Art durchlässigen Film hat, dass ich mir für den PC ein Spiel kaufen kann, dass ich mir dann gleichzeitig, weil ich mir das für den PC gekauft habe, mit einem Rabatt für mein Smartphone kaufen kann und da im Zweifelsfall weiterspielen kann, wenn ich will. Weißt du? Und das ist dann halt letztendlich für den PS3 und den Xbox 360 oder nächste Generation der PlayStation und der Xbox für den Nutzer quasi genau dasselbe ist. Weißt du? Ich hätte gerne halt eigentlich eine Durchlässigkeit des Marktes so. Und ich glaube eigentlich, dass es wunderbar umsetzbar wäre. Wie gesagt, hardwaremäßig hinken die Konsolen den PC eh hinterher und die Smartphones werden immer stärker. Warum also nicht einfach mal wirklich sagen, okay, wir behandeln das wie eine Plattform? Wobei das Interessante ist ja, wo du jetzt die Parallele aufzeigst. Ich meine, die Frage ist ja zum Beispiel, warum gibt es eigentlich noch Konsolen, obwohl es den PC gibt? Also, wenn man jetzt deine Idee auf den PC-Markt zurückdenkt, dann hätte man ja auch sagen können, theoretisch sind Konsolen eigentlich völlig unnötig, weil auf dem PC geht alles, du hast mehr Hardware, alles, was auf den Konsolen spielbar ist, gibt es auch für den PC. Das gleiche kann man jetzt auch für Smartphones sagen. Und das Ding ist aber, je komplexer und je technisch anspruchsvoller die Spiele auf dem Smartphone werden, desto mehr gibt es natürlich dann jetzt auch mittlerweile Unterschiede zwischen den Smartphones. Also wenn ein Spiel so viel Prozessorkraft braucht, dass du schon ein Smartphone mit Dual-Prozessor zum Beispiel brauchst, dann fallen natürlich wieder einige Smartphones schon wieder weg. Mittlerweile gibt es mit dem Samsung Galaxy S3 und mit dem iPhone 5, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben jetzt mittlerweile schon einen vierkernigen Prozessor mit noch mehr Prozessorleistung. Ob es dann nicht auch innerhalb des Smartphones-Markts dann wieder zu den gleichen Problemen kommt, die meiner Meinung nach auch viele potenzielle Videospieler dazu bewegt, zur Konsole zu gehen. Deshalb sagen sie, möchten sich nicht mit Hardware Spezifikationen auseinandersetzen, ja, ob jetzt ein bestimmtes Spiel auf meinem Smartphone, auf meinem PC läuft, sondern sie möchten einfach ein Spiel haben, wenn sie es spielen wollen, dann möchten sie es einfach in die Konsole reinlegen oder halt in den DS reinstecken und spielen. Also ich denke halt, dass es da vielleicht auch Parallelen gibt, warum das dann vielleicht für viele, sag ich mal, vor allem Gelegenheitsspiele, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Hardcore-Spielen, weil denen wäre das wahrscheinlich scheißegal. Die würden sich halt einfach entweder ihr Smartphone modden, je nachdem, wie das überhaupt möglich wäre, oder halt sich ein besseres Smartphone kaufen. Aber ob du dann damit den großen Markt dann wieder erreichen wirst, ist halt die Frage, weil der PC-Markt ist ja unbestritten momentan ja kleinere als der Konsolenmarkt. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Du hast natürlich grundlegend wahrscheinlich recht so. Also wobei ich natürlich auch glaube, dass es schlicht und ergreifend natürlich auch was damit zu tun hat, dass halt Sony und Microsoft halt Geld verdienen wollten und ja, es gibt halt Konsolen, also neue Konsolen rausbringen, Hardware. Aber trotzdem hast du natürlich recht, dieses Plug and Play, das natürlich eine Konsole und auch in dem Sinne halt ein Handheld hat, hast du natürlich wiederum eigentlich mit einem PC nicht. Also das ist natürlich richtig und das hast du auch vielleicht mit dem Smartphone nicht. Wobei ich natürlich glaube, dass schon eine größere Konformität bei den Smartphones herrscht als bei den PCs. Die PCs, die natürlich einfach eine riesige Bandbreite haben. In dem Sinn ist natürlich bei Smartphones auch noch ein bisschen was anderes. Die sind alle halbwegs aktuell, weil es sie einfach noch gar nicht so lange gibt. Richtig, also je mehr sich das entwickelt, desto mehr Unterschiede wird es wahrscheinlich auch geben. Also kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Und ist natürlich durchaus korrekt, John. Noch ist der Markt halt sehr konform, weil Apple mit seinem iPhone relativ viele Einheiten verkauft und aber vor allem im Android-Markt sieht man ja auch, wie divers jetzt die ganzen Smartphones sein können, wenn man will. Und ja, das ist natürlich richtig, aber was ich auch noch sagen wollte, was ich natürlich wiederum ganz interessant finde, ist halt, weil du gerade den Vergleich gebracht hast von wegen, ne, du hast halt dieses Plug-and-Play quasi bei Konsolen so ungefähr, ne, dass du einfach so was reinschmeißen musst, was natürlich aber auch wieder dafür sorgt, und das ist jetzt halt eigentlich der interessante Unterschied zwischen den beiden Konsolen, zwischen den beiden Bereichen, auch wenn man sie halt sonst sehr gut vergleichen kann, ist ja, dass deswegen gerade relativ viele Casual-Spieler Konsolen haben zu Hause, ne? Also ich meine, die meisten Leute, die einfach nur so nebenher mal ein bisschen spielen und nie sagen würden, sie sind richtig in dem Sinne Videospieler, sondern Leute, die einfach nur ab und an mal Bock haben, was zu spielen, die haben dann eher eine Konsole zu Hause stehen, weil es halt relativ günstig ist, weil sie meistens eh schon einen Plasma- oder LCD-Bildschirm zu Hause stehen haben, einen großen, und weil sie vom Prinzip nichts anderes machen müssen, als halt ein Stromkabel in die Steckdose stecken und HDMI-Kabel hinten in die Konsole und dann hinten in den Fernseher und damit ist die Sache durch. Das heißt also, die eigentlich spezifischere Spieleplattform ist in der Hinsicht viel attraktiver oder vielleicht zumindest nicht viel, aber schon ein Stück attraktiver für einen Casual-Spieler, weil sie eben viel weniger Aufwand bietet. Wohingegen das Smartphone für den Casual-Spieler, würde ich behaupten, wesentlich interessanter ist als der Handheld, obwohl es quasi so offen ist. Also es ist ja quasi der krasse Unterschied. Das Smartphone als der PC quasi des Handheld-Bereichs ist für Casual-Spieler wesentlich interessanter. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es potenziell eigentlich doch immer noch einfach eine Art von Selbstverständlichkeit gibt, dass Konsolen so genutzt werden, wie sie genutzt werden. Wenn man mal wirklich, ich meine, klar, ich bin jetzt PC-Spieler und ich vertrete das natürlich auch, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man es letztendlich überträgt, ja, dann würde ich auch sagen, warum eigentlich nicht? Also ich meine, klar, der Markt ist konformer bei Smartphones und das macht es quasi einfacher, aber trotzdem könntest du potenziell auch für den PC eigentlich wunderbar nur entwickeln und komplett auf die Konsolen halt kacken, so, wenn du wolltest. Also weißt du, was ich meine? Es könnte trotzdem auch für Casual Gamer der PC wesentlich interessanter sein, als er es letztendlich ist. Und das ist quasi das Interessante daran. Ja gut, aber das bestreitet ja keiner, dass theoretisch der PC eigentlich das optimale Medium wäre, alles in einem. Aber es ist nun mal nicht der Fall. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es auf Smartphones, auch wenn du sagst, klar, auf Smartphones wird halt sehr viel mehr Casual gespielt als auf Handhelds in dem Sinn. Also Handhelds sind ja jetzt fast schon der Core-Markt im Mobile-Bereich, mehr oder weniger. Ja, sind sie auch, ohne Frage, ja. Das aber, wenn du jetzt sagst, du möchtest sozusagen das Smartphone zu einem kompletten Handheld modeln willst, in dem Sinne, also optional, dass du dadurch dann auch eher die Zielgruppe verfolgst, dass dann auch Hardcore-Gamer das Ding als als Konsole Handheld benutzen. Ja, das wäre jetzt quasi so, ja, das wäre quasi mein Ansatzpunkt letztendlich. Und ich meine, ja, natürlich, da wird natürlich wieder die Vergleichbarkeit mit dem PC ein bisschen schwierig. Das ist natürlich durchaus richtig, weil im Prinzip ja macht er das ja schon, das funktioniert trotzdem nicht. Und es ist halt, natürlich wird es dann wieder interessant werden, wie das dann mit den App-Stores und so weiter und mit der Spielendatenbank aussieht. Also, ob es dann auch da wieder Unterschiede gibt zwischen Apple und Android oder Windows Phone, ob es da dann Exklusivtitel in dem Sinne gibt, ob Apple da wieder restriktiver ist, was die Spiele angeht und so weiter. Das wäre halt dann, ich fände es halt eigentlich irgendwie ein bisschen lustig, wenn dann irgendwann vielleicht, was ich nicht glaube, irgendjemand sagt, ich kaufe mir wirklich nur das iPhone für diese Exklusivspiele oder halt nur ein Android-Phone für diese, also ich glaube nicht, dass das so kommen wird, aber ja, es ist natürlich jetzt mit Marken beim gerade in dem Bereich was ganz anderes. Wir haben natürlich mit Konsolen relativ spezielle Situationen, als dass wir vom Prinzip her nur zwei Konsolen haben. Und zwar zwei Konsolen, wenn man jetzt sagt, für Casual-Spieler gibt es drei Konsolen von mir aus, mit der Wii U, beziehungsweise Wii U jetzt in Zukunft. Und für den Kernspieler gibt es nur zwei Konsolen, das ist natürlich was ganz anderes als die 50.300 Smartphones, die es da draußen gibt. Auch wenn es natürlich da die Big Player quasi gibt, gibt es jetzt halt nicht irgendwie sowas, dass Samsung mal sagt, naja, wir hauen halt mal eine Konsole raus, so, weißt du? Also diese potenzielle Konkurrenz gibt es natürlich auf dem Konsolenmarkt nicht, die es auf dem Smartphone-Markt gibt. Und es ist natürlich auch Quatsch, dass man jetzt irgendwie darüber, oder wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, sagen würde, damit könnte man vielleicht sogar ein Stück weit Marken auflösen. Ich meine, es ist ja letztendlich das, ein Stück weit haben wir die Konsolen, das glaube ich ganz fest, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, ein Stück weit haben wir die Konsolen auch schlicht und ergreifend, weil es ein Interesse bei Microsoft und Interesse bei Sony gibt, Hardware zu verhökern, so, weißt du? Also ich meine, gerade Microsoft könnte halt vom Prinzip her auf die Xbox 360 scheißen und sagen, wir machen alles für den PC, weil wir eh schon Windows verkaufen, aber wenn du zusätzlich Hardware verkaufen kannst, warum solltest du es nicht tun? So nach dem Motto, weißt du? Und es ist ja letztendlich genau dasselbe bei den Smartphones. Also ich meine, warum sollten sich da irgendwelche Markenterritorien auflösen, irgendwie nur, weil es halt für alle praktischer wäre? Apple will weiterhin seine Sachen verkaufen und entsprechend wird es auch dafür sorgen, dass das weiterhin der Fall ist. Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel tatsächlich doch schon sowas vorstellen, dass es letztendlich Handheld-exklusive Deals gibt. So, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich kaufe mir jetzt dafür ein Smartphone. Zum einen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das machen, aber ich glaube, es sind sehr, sehr wenige. Zum einen, weil es natürlich was anderes ist als beim PC. Beim PC, wo es bestimmt Leute gibt, die sagen, ich kaufe mir jetzt einen PC für gewisse Dinge. Es gibt bestimmt Leute, die sich auch zum Beispiel große Star-Wars-Fans, die Konsolenspieler sind, haben sich vielleicht für Star Wars The Old Republic einen Spiele-PC zusammengestellt. So. Aber da ist natürlich immer noch, das ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes als halt der ganze Smartphone-Markt. Aber trotzdem kann ich mir durchaus vorstellen, dass es später vielleicht wirklich mehr sowas wie Exklusiv-Deals gibt, so für Smartphones. Warum nicht? Also fällt es tatsächlich mal so sein. Klar, es gibt auch heute noch, gibt ja auch Spiele, die es nur im App Store von Apple zum Beispiel gibt, aber da. Ich meine, guck dir Infinity Blade zum Beispiel an, das war ja auch nur für Apple. Ja, aber richtig, aber ist halt die Frage, ob sich das, ich weiß nicht. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist ein bisschen nicht abstrus, aber irgendwie. Es ist halt schon sehr abstrakt, klar. Wir reden jetzt hier über irgendeine Zukunftsfantasie, die ich da habe, die wahrscheinlich nicht irgendwie der Realität entsprechen würde, ist natürlich richtig. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie, es ist einfach aber auch schwierig zu sagen, finde ich immer. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn man sich die Medien anguckt, um das Ganze jetzt auch mit dieser abstrusen Debatte vielleicht ein bisschen abzuschließen. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich die Medien anguckt und feststellt, wie eilfertig die meisten Leute mit Schlussfolgerungen sind. Also ich zum Beispiel würde jetzt behaupten, als jemand, der natürlich kein Branchenanalyst ist, ich kenne mich jetzt in der Branche nicht so wahnsinnig gut aus, dass ich sagen könnte, ich könnte beratend irgendeiner Funktion tatsächlich Aussagen treffen. Aber trotzdem würde ich für mich behaupten, es ist super schwierig zu sagen, wie es sich letztendlich mit dem Handheld-Bereich oder allgemein im Mobile-Gaming-Bereich entwickeln wird und wie auch das Verhältnis da sein wird zum Kernmarkt bzw. zu den Konsolen. Das Problem ist ja eigentlich, in den meisten Artikeln, die ich zumindest lese, wird ja einfach davon ausgegangen, jeder, der irgendeine Spiele-App auf dem Smartphone spielt, ist ein Spieler. Und sagt dann, auf Smartphones wird sehr viel mehr gespielt als auf Handhelds. Natürlich wird auf Smartphones sehr viel mehr gespielt als auf Handhelds. Erstens gibt es sehr viel mehr davon. Ja. Zweitens ist da auch die Definition von Spielen einfach irgendwas spielen. Das ist, und da ist natürlich sehr einfach, dann einen Trend zu sehen, weil dann sprechen die Zahlen natürlich eindeutig für das Smartphone. Jeder spielt irgendwas auf dem Smartphone. Also jeder hat zumindest irgendein Spiel auf dem Smartphone drumhängen. Genauso wie früher halt jeder irgendein Spiel auf seinem Handy hat und wenn es nur Snake war. Aber damals hat auch keiner gesagt, das Handy wird jetzt die, oder auch damals gab es bestimmt schon Leute, aber nicht so sehr wie jetzt zur Zeit des Smartphones. Aber auch damals habe ich mir gedacht, ehrlich, jemand, der Snake spielt, das ist, oder der nur Snake spielt in seiner Freizeit mal wieder, der ist kein Spieler in meinen Augen. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Mit Angry Birds auch nicht. Also Angry Birds ist auch nicht sehr viel komplexer als Snake. Nee, vom Prinzip her überhaupt nicht. Aber das ist halt genau dieses Problem, was ich quasi damit habe. Ich finde, es wird immer sehr schnell, werden immer sehr schnell Zukunftsprognosen gestellt. Natürlich von Leuten, die dann auch ein brancheninternes Interesse daran haben. Es gibt natürlich auch Leute, CEOs von irgendwelchen Firmen, die halt mobile Spiele entwickeln und dann sagen, mobile Spiele sind die Zukunft. Klar, müssen die das ein Stück weit auch sagen. Aber es gibt auch genug neutrale Branchenanalysten, die sich aus dem Fenster lehnen und sagen, und das ist jetzt die Zukunft und so genau wird es laufen. Und ich glaube, gerade im Mobile-Gaming-Bereich ist es schwer zu sagen. Also ich habe durchaus meine Vorstellung, ich habe sie ja gerade auch quasi präsentiert. Ja. Ich weiß, dass sie ein Stück weit utopisch sind, aber ich finde, man kann gerade in unserer Branche auch ein bisschen hoffen. Deine Vorstellungen sind ja auch durchaus möglich. So ist es ja nicht. Wir reden ja nicht davon, dass es technisch unmöglich ist. Es ist schon möglich. Es geht ja nur darum, ob es wirklich sich irgendwie so umsetzen lässt, dass sich das als Markt irgendwie lohnt oder wer dann damit angesprochen wird und so weiter. Also ich glaube, ja. Ansonsten, ich meine, klar, umsetzbar wäre es absolut. Also Smartphones so zu ummodellieren, dass sie optional auch richtige Handheld-Konsolen sein können. Also durchaus. Aber wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, der Smartphone-Markt ist ja noch recht jung. Was ist recht jung? Der ist super jung. Ich will gar nicht wissen, was Smartphones in der Zukunft alles noch können werden. Weil als damals das erste iPhone rauskam, habe ich auch erstmal gedacht, kann das wirklich funktionieren? Und innerhalb von ein paar Jahren hatte jeder irgend so ein Ding. Ja, richtig. Inklusive und mir. Und keiner hätte vor 3-4 Jahren noch erwartet, dass man die Sachen mit den Dingern machen kann, die man heutzutage machen kann. Selbst mobiles Internet war damals ja schon völlig utopisch und verrückt, glaube ich. So ein Stück weit. Ja, also ich meine, um das vielleicht mal so ein bisschen abzuschließen, um nochmal irgendwie so zusammenzufassen, grundlegend glaube ich schon daran, für mich persönlich jetzt, dass Mobile Gaming wichtiger wird. Ich glaube auch, dass es auch, das ist, finde ich, eine zwangsläufige Konsequenz der Entwicklung der Branche. Wir haben da schon oft genug drüber gesprochen, die Branche wird größer. Wenn du mehr Leute ansprichst, zwangsläufig und immer mehr Leute spielen, bedeutet, dass es auch immer mehr Leute casual spielen, dass immer mehr größere Aufmerksamkeit herrscht und potenziell auch mehr Leute in Zukunft spielen werden, einfach weil sie mehr Leute kennen, die das einfach so nebenher machen. Das wird normal. Der Markt wird definitiv wachsen. Die Frage ist tatsächlich, in welche Richtung er geht, und ich glaube, das kann ich für mich persönlich abschließend nicht beantworten. Ich glaube, es ist da sehr schwierig, da wirklich was zu sagen. Auch selbst wenn ich mir den ganzen Markt zurzeit angucke und mir Gedanken darüber mache, ich habe einige Vermutungen. Ich glaube auch, dass es in Zukunft ein Stück weit schwieriger für Handhelds wird. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sie bestehen bleiben werden, glaube ich trotzdem, dass gerade Mobile Gaming auf dem Smartphone relevanter und interessanter auch wird für viele Leute. Aber ganz ehrlich, wenn man mich fragt, könnte mit dem gleichen Potenzial demnächst, weiß ich auch nicht, eine Alienrasse um die Ecke kommen und dann haben wir Konsolen zu Hause stehen, die alles können, an die wir uns nur noch anschließen und nichts mehr tun, während uns der Kühlschrank nebenher füttert. So. Also keine Ahnung, ich finde es halt immer sehr schwierig und ich bin einfach dann eher so der Meinung, dass man vielleicht mal irgendwie, und das wäre jetzt auch so das, was ich gerne abschließend sagen würde, man sollte sich nicht immer so einfach und schnell aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Prophezeiungen für die Zukunft, gerade was irgendwelche neuen Märkte angeht irgendwie. Das ist bislang immer in irgendwelchen großen New Economy Bubbles geendet, die dann irgendwann platzen und alle stehen desillusioniert vor einem riesen Scherbenhaufen. Keine Ahnung. Mir wird Mobile Gaming auch in Zukunft egal sein. So, das ist mein abschließendes Wort. Ja, also ich weiß nicht, mir ist Mobile Gaming jetzt nicht total egal, aber wie ich ja vorhin auch gesagt habe, macht jetzt Mobile Gaming jetzt bis auf meine Austauscherfahrung hier in Belgien jetzt keinen großen Teil meiner Freizeit aus, obwohl ich diverse Möglichkeiten hätte. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube, man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Analysen und vor allem sich die Zahlen und Definitionen vielleicht auch mal da ein bisschen besser anschauen, weil genauso könnte ich sagen, wahrscheinlich gibt's auf der Welt mittlerweile noch mehr PCs als vor 10 Jahren. Eigentlich müsste der PC-Markt so richtig boomen in 10 Jahren oder noch mehr boomen, als er es jetzt tut. Kann man halt auch nicht so einfach sagen. Nur weil jeder potenzielle PC-Besitzer halt theoretisch auch PC-Spieler sein könnte, ist es halt nicht der Fall. Und das Gleiche ist halt mit Smartphones, deswegen ist es alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich sehe das ähnlich. Natürlich wird das Smartphone wichtiger werden, was Spiele angeht. Je mehr Möglichkeiten es hat, desto mehr Möglichkeiten werden auch mehr oder weniger genutzt werden, egal ob es jetzt Casual-Spiele sind oder nicht. Aber ich glaube halt trotzdem, dass Nintendo, vor allem Nintendo jetzt, weil Sony mit der Vita momentan ja eher wirklich nur die zweite oder die dritte oder vierte Geige spielt, dass Nintendo sich da eigentlich momentan eigentlich gar keine Sorgen machen braucht, weil sie immer noch genug Spiele haben, die wirklich einzigartig sind für den Nintendo DS, auch momentan mit seiner 3D-Technologie, die wir jetzt natürlich auch gar nicht erwähnt haben, sie durchaus noch genug, sage ich jetzt mal, Indie- oder einzigartiges Spiel-Feeling oder Atmosphäre rüberbringen können, dass es sich immer noch lohnt, sich ein 3DS theoretisch zu kaufen. Ja, allerdings. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Tastys diese Woche. Ich würde sagen, Joe, du fängst an, weil ich habe letzte Woche losgelegt. Okay. Komischerweise ist mein Tasty heute auch ein Mobile Game, nämlich was fürs Handy auch. Komischerweise. Und zwar gibt es da ein ganz nettes Spiel, was ich mir als Zeitvertreib vor, weiß nicht, paar Monaten mal für 10 Cent runtergeladen habe. Und zwar heißt es Game Dev Story. Ah. Und dieses Spiel ist eigentlich recht simpel, wie eigentlich viele Smartphone-Spiele, aber du führst, bist der mehr oder weniger CEO oder Director von einem Videospielentwicklerunternehmen und entwickelst Spiele. Du stellst gewisse Leute an mit gewissen Eigenschaften, dadurch kommen so ein bisschen RPG-Variante rein und entwickelst Spiele. Du kannst dir aussuchen, welche Konsole du entwickelst, ob du eine eigene Konsole entwickelst später, welches Genre dieses Spiel haben soll, welches Thema dieses Spiel haben soll, und je nachdem, wie gut die Kombination ist, wie viel Geld du reingesteckt hast, wie das Spiel von seinem Aussehen, von der Grafik so aussehen soll, entwickeln sich dann die Verkaufszahlen, man kriegt Wertungen im Stil der Famitsu, also 4 Reviewer geben immer Noten von 1 bis 10 und je nachdem, wie erfolgreich ein Spiel ist, hast du auch die Möglichkeit, dann natürlich ein Sequel zu entwickeln, was der heutigen Zeit ja auch sehr oft passiert. Und ich muss sagen, obwohl das Spiel so simpel ist, ist es relativ süchtig machend oder kann relativ süchtig machend, gleich nach dem Prinzip, komm, ein Spiel kann ich noch entwickeln. Alles geht immer sehr schnell, alles sehr einfach. Man muss eigentlich nur ein paar Sachen drücken. Es ist also auf jeden Fall kein Core-Game. Aber für uns Videospiele dann auch immer wieder ganz lustig, vor allem wenn man dann irgendwelche Genres miteinander kreuzt, wo man sich dann denkt, das kann doch niemals funktionieren. Und dann einer sagt, oh mein Gott, das ist die beste Idee aller Zeiten. Ist auf jeden Fall schon sehr lustig. Wie gesagt, nur ein kleiner Zeitvertreib. Weiß nicht, ob es mittlerweile noch für 10 Cent gibt. Damals war das eine Promo-Aktion von Google. Aber ich glaube, mehr als 1 Euro kostet es auch nicht. Und wer gerne auf dem Smartphone zum Zeitvertreib so ein kleines Minispiel spielen will, dem kann ich das eigentlich ganz gerne empfehlen. Ist ganz lustig. Es ist ja wirklich ausgezeichnet passig zur heutigen Folge. Ist ja unmöglich fast eigentlich. Ja, du hast mir da schon vor Ewigkeiten von erzählt und warst super begeistert. Und es klingt auf jeden Fall auch total lustig. Also ich finde so eine Wirtschaftssimulation Lite grundlegend schon ganz interessant. Und dann natürlich auch noch mit Spielehintergrund. Super passig auf jeden Fall. Und so begeistert, wie du damals auf jeden Fall warst, habe ich mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich echt sehr unterhaltsam sein muss. Ist noch ganz lustig, welche Leute man da anstellen kann. Steven Jobson oder Shigeto Miyakoto oder sowas. Natürlich, die ganzen Anspielungen, die nicht fehlen dürfen bei sowas. Ist auf jeden Fall lustig. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, definitiv. Also, wenn euch das interessiert, beziehungsweise auch einfach so mal reinschauen, ich sage ja immer, alles, was weniger kostet als ein Döner, ist im Zweifelsfall ein guter Kauf, was im Spielebereich auf jeden Fall. Auch wenn man das natürlich nicht pauschalisieren sollte, aber sage ich trotzdem immer. Von daher, schaut es auf jeden Fall mal an, wir packen wie immer einen Link rein und dann könnt ihr euch das mal angucken und wenn Joe das cool findet, dann ist es im Zweifelsfall sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter mit meinem Tasty, der sich dann jetzt doch leider etwas von unserer heutigen Folge entfernt. Auch wenn ich ganz am Anfang schon laut über Borderlands gebrüllt habe, passt es dann vielleicht doch wieder, ne, schließe ich so den Kreis richtig quasi. Das ist ein guter Abschluss. Finde ich allerdings auch. Und zwar geht's dabei nämlich um eine kleine Webseries. Manche von euch werden sie vielleicht kennen, die anderen noch vielleicht auch noch nicht. Alle, die sich für Borderlands interessieren, sollten sie aber kennen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Webseries, die Gearbox auf dem eigenen YouTube-Channel veröffentlicht hat. Damals, als Borderlands 1 gerade rausgekommen war. Und dabei handelt es sich um eine Webseries, vierteilig, in der es um Claptrap geht. Der allseits beliebte, wunderschöne Claptrap, ein kleiner Roboter aus dem Spiel, der sehr, sehr unterhaltsam und witzig ist. Und mit dem gab es eine vierteilige Behind-the-Scenes-Serie, in der gezeigt wurde, wie quasi Borderlands 1 hinter den Kulissen gedreht wurde. Claptrap ist Regisseur, Autor, Mädchen für alles quasi und flucht leise vor sich hin, während alles schief läuft. Ist wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Ich habe das damals sehr gerne geguckt. Und zum Launch von Borderlands 2 wurde irgendwann zwischendurch auch schon mal angekündigt, dass es wahrscheinlich wieder so eine Webseries gibt. Und siehe da, vor 2 oder 3 Tagen ist die erste Episode der Season 2 der Webseries mit Claptrap rausgekommen für Borderlands 2. Ich habe die erste Folge schon gesehen. Fantastisch, ist wieder super lustig. Muss man den auch mögen, den Humor auf jeden Fall. Und man braucht ein YouTube-Konto, weil es dann doch, explicit ist ein wenig. Also es gibt auf jeden Fall Content, der nur für Erwachsene zugänglich ist. Entsprechend müsst ihr auf jeden Fall ein YouTube-Konto haben. Aber ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen, wenn ihr Borderlands 1 mochtet, solltet ihr das schon längst gesehen haben. Wenn nicht, holt's nach. Wenn ihr Borderlands 2 jetzt gerade mögt, guckt euch auf jeden Fall die erste und auch jetzt die zweite Season an. Ich fand's super lustig und habe mich sehr darüber gefreut, dass der junge Mann wieder zurück ist mit seiner Webseries. Ich meine, ich kenne die Webseries ja nicht, weil ich Borderlands noch nicht gespielt habe, aber ich kenne den kleinen Roboter, glaube ich, schon mal, weil ich mal mitbekommen habe, dass Gearbox einen kleinen Clip mit dem Roboter extra für einen Spieler von Borderlands entwickelt hat, der nämlich über dieses Spiel seine Frau kennengelernt hat und ja, über ja. und über das Spiel dann einen Heiratsantrag gemacht hat. Das fand ich super lustig. Völlig korrekt. Ja, Claptrap war auch wirklich sehr unterhaltsam. Da sind sich eigentlich alle einig. Claptrap ist, glaube ich, auch über Borderlands hinaus bekannt und ist wirklich einfach ein fantastischer Charakter. Finde ich sehr gut getroffen und sehr gut geworden. Guckt euch diese Webseries auf jeden Fall an. Das ist sehr empfehlenswert. Dann werde ich noch einen ganz letzten Shoutout quasi geben, und zwar die Humoralpathologie. Ich fordere hiermit offiziell einen Ursprungsnamen an. Ich hoffe, ihr hört das alle und sorgt dafür, dass der uns zugesendet wird. Ich fordere jetzt einfach auch für Joe Pauschal einfach auch mal einen an und am besten auf unseren Podcast. Für den Podcast, ich wollte gerade sagen. Richtig, Uncommon Taste. Mal gucken, ob Henrik das hinkriegt, dafür einen Ursprungsnamen zu channeln. Wir wollen auf jeden Fall einen haben und den das nächste Mal stolz präsentieren können. Also hier offizielles Request quasi, lasst uns so ein Ding zukommen. Wunderbar, dann würde ich sagen, sind wir damit auch am Ende von dieser Woche wieder, von diesem Podcast. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, irgendwas anderes habt, dann werdet es einfach los. Die Kanäle kennt ihr bereits, wir werden sie wieder wie immer unten reinpacken. Liked uns und... ganz neu, man kann jetzt auch für uns flattern mittlerweile. Juhu! Yay. Das habe ich letzte Woche eingerichtet und das heißt, es gibt jetzt einen kleinen Flatter-Button bei uns auf der Seite. Wenn ihr also flattern wollt, dann tut es bitte. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber. Wir könnten definitiv in neue Hardware investieren und das würden wir dann als erstes auch tun, also wenn ein bisschen Geld rumkommt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir jetzt irgendwelche Konsolen davon kaufen. Was auch geil wäre, aber nee, leider. Erstmal geht es nur um Podcast-Hardware. Zumindest behaupten wir das. Wir werden natürlich gefakte, mit offensichtlich gefotoshoppte Beweisfotos dann hochladen. Mit unserer neuen Hardware für den Podcast. Aber was macht dein Fernseher da? Dein neuer. Komisch. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr ein bisschen Geld übrig habt und es an uns loswerden wollt, wir würden uns auf jeden Fall super drüber freuen. Wir können es definitiv auch gebrauchen und stecken relativ viel Arbeit hier in den Podcast und entsprechend würden wir es auf jeden Fall cool finden, wenn ihr ein bisschen was für uns übrig habt. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. Wir tun es ja nicht fürs Geld. Wir tun es ja für den Spaß an der Freude. Und ich denke, ja, damit verabschieden wir uns dann für diese Woche und hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Genau, von mir dann auch wieder danke fürs Zuhören und wir sehen uns wieder in 2 Wochen und bleibt gesund. Richtig, bleibt gesund, ganz wichtig. Jetzt geht gerade die kalte Jahreszeit los. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall mit Borderlands 2 beschäftigen. Das wird ganz ausgezeichnet. Viel Spaß. Danke sehr, für immer und immer. Nichts anderes mehr. Ach stimmt, das war die letzte Folge. Also verabschiedet Merlin bitte. Es war schön mit dir. Merlin. Ich suche mir einen neuen Partner. Oh, schade, aber ist mir egal, ich werde es eh nicht hören können. Also, macht es gut zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. So, sehr gut, dann kann ich ja direkt das Borderlands 2 anschmeißen. Schluss mit diesem Podcast-Blödsinn.